Dann steht er wieder, der antikapitalistische Schutzwall, dieses Mal nicht aus Beton, Wachtürmen, Tretminen und SM-71-Selbstschussanlagen, sondern aus einer unsichtbaren Kette kryptografisch verwobener Bits und Bytes, die man uns als Geld verkaufen will, die uns aber nur tiefer in die unsichtbare Matrix der Beraubung durch das Fiat-Geldsystem hineinführen soll. Dass seinen Namen vom lateinischen Fiat es werde hat, weil die Zentralbank dieses Geld aus dem Nichts schafft, ihm steht kein werthaltiger Vermögenswert gegenüber. Damit ist der Totalitarismus des Digitalgeldes aber noch keineswegs zu Ende gedacht. Verknüpft ist der Staat mit einem sozialen Scoring, auch Rating genannt, des Bürgers, dessen technische Grundlage man uns mit der Corona-App schon schmackhaft gemacht hat, so hat die Zentralbank oder der Rest der staatlichen Bürokratie jederzeit die Möglichkeit, uns auch anderweitig zu sanktionieren. China macht es vor. Wer dort nicht spurt, kann plötzlich kein Zugticket mehr erwerben, kein Flugticket. Er kann nicht mehr Taxi fahren oder die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Verbietet man ihm den Schuhkauf, dann ist seine Immobilität perfekt und er praktisch unter Hausarrest gestellt. Künftig könnte für diese Sanktion schon eine unliebsame Meinungsäußerung ausreichen, denn alles, was der Obrigkeit widerspricht, ist in unserem Land ja bekanntermaßen Hassrede und rechte Hetze. Wahlweise eine Verschwörungstheorie oder Antisemitismus. Es muss nicht real sein. Es genügt, wenn es die Mächtigen dazu erklären. Sie merken, verehrte Zuhörer, auch mit einem Geldsystem können Sie eine Tyrannei errichten. Und was für eine. Kapitel 3: Die Marktwirtschaft im Kreuzverhör. Oder die 25 dreistesten Unwahrheiten und Legenden über den Markt. Es ist immer wieder erstaunlich, wie wenig die meisten Menschen, egal ob Unternehmer, Arbeitnehmer, Bürger, Steuerzahler, Journalisten und selbst die meisten Hochschullehrer, über die Zusammenhänge der Marktwirtschaft wissen. Es ist dieses Unwissen, das den falschen Phrasen der Freiheitsfeinde Tür und Tor in die Gedankenwelt der Menschen öffnet. Nach 50 Jahren Bildungskatastrophe und dem propagandistischen Dauerfeuer linker, planwirtschaftlicher und marktfeindlicher Akteure in den staatlichen und gleichgeschalteten privaten Medien ist die intellektuelle Verwüstung in dieser Hinsicht total. Selbst einfachste und offensichtlichste wirtschaftliche Zusammenhänge werden nicht mehr verstanden. Unsere Gesellschaft ist in dieser Hinsicht auf den Stand eines Kindes zurückgeworfen, dem man das Lernen durch Wissenstransfer verweigert, dem man zugleich die Angst vor dem Unbekannten als Lebensgefühl tief einpflanzt und es so daran hindert, die notwendigen Lernerfahrungen durch Versuch und Irrtum selbst zu machen. Deshalb machen wir zunehmend die Beobachtung, dass wir von einer Gesellschaft der Inkompetenz zu einer der Infantilität transformiert werden. Zugleich ist diese Gesellschaft aber Gegenstand des ganz großen Experiments, der Entschlossenheit, den Versuch zu unternehmen, sie planerisch, quasi wie durch einen Sozialingenieur, nach dem Willen einer selbsternannten freiheits- und marktfeindlichen linken Elite umzugestalten. Aufgrund der Erfahrungen des 20. Jahrhunderts können wir bereits heute mit Sicherheit sagen, dass dieses Experiment in Tränen enden wird, dass es ein Irrtum ist. Insofern muss es verbrecherisch genannt werden. Denn im Gegensatz zu den russischen Kommunisten von 1917 können sich die modernen Sozialingenieure nicht auf Unwissenheit berufen. Das Experiment wurde bereits vielfach unternommen, sein Ausgang ist bekannt. Wer es dennoch wieder versucht, ist ein Verbrecher.